Verfluchte Perforation! Verkackt. Offensichtlich. Hier ist der Block. Jo. Also habe ich in der Schule mal gehasst. Wenn man dann den Zettel auswählt, dann ist man so vorne, dann reißt man den halb durch. Ja. Da hatte ich sofort das Geschenk als Kind. Ja, das kenne ich. Das kennt jeder. Du warst auf der Schule? Hallo bei Herz der Würfel, dem Rollenspiel-Podcast von Nerd, Nerd, Nerd. Ich bin Max und ich bin auch heute nicht allein hier. Bei mir ist noch der Steffen, der Tom. Hallo. Und der Nils. Ja, und wir spielen heute wieder ein Pen-and-Paper-Rollenspiel, nämlich Vampire the Masquerade, Vampire die Maskerade auf Deutsch, von White Wolf oder dem Verlag Feder und Schwert hier in Deutschland rausgebracht. Ich will heute erstmal nur das Setting vorstellen und wir beschäftigen uns so ein bisschen mit der Charaktererstellung. Also in Vampire the Masquerade geht es um die World of Darkness. Die World of Darkness ist quasi so eine Parallelerde, die so ein bisschen so ist wie unsere Erde, allerdings viel düsterer und böser und gemeiner. Und es existieren so verschiedene übernatürliche Kreaturen wie Vampire, Werwölfe, Magier. In Vampire the Masquerade geht es halt um die Kainskinder, die Verdammten, die Vampire. Ja. In Vampire the Masquerade geht es halt vor allen Dingen um die Machtkämpfe zwischen diesen Vampiren, den sogenannten Dschihad, und halt den Kampf gegen das innere Böse in den Vampir und den Blutdurst. Ich werde jetzt ein bisschen die Welt von Vampire vorstellen. Vampire ist angesiedelt an der World of Darkness, das ist so eine Quasi-Fantasy-Welt, die aber im weitesten Sinne unserer Welt ähnelt, wo es alles ein bisschen korrupter und böser und düsterer, was teilweise darauf zurückzuführen sind, dass in der World of Darkness so Kreaturen leben wie Vampire, Magier und Werwölfe. Und in Vampire geht es halt um die Kainskinder, die Vampire. Die tragen untereinander Machtkämpfe aus, bekannt als der Dschihad, und kämpfen auch quasi gegen ihre eigene monströse Natur und den Blutdurst, den sie halt erleiden und auch erliegen können. Ganz wichtig in der Welt von A Vampire ist die Camarilla. Die Camarilla ist eine der Hauptfraktionen in dem Spiel und in der sich so mehrere Vampir-Clans zusammengeschlossen haben. Und die Camarilla sorgt dafür, dass die Maskerade durchgesetzt wird. Die Maskerade ist so ein Gesetz der Vampire, dass man sich halt vor den Menschen verbergen muss, damit die nicht irgendwann sich zusammenschließen und die ganzen Vampire ausrotten. Ja, und zu den Vampir-Clans, die sich in der Camarilla zusammengeschlossen haben, gehören die Bruja. Das sind mehr so rebellische, sehr individualistische Vampire. Die Gangrel, die in vielen Hinsichten den Werwölfen ähneln. Die Malkavianer, das sind so wahnsinnige Vampire. Die Nosferatu, kennt man so aus den alten Schwarz-Weiß-Nosferatu-Filmen, so ja, monströse, mysteriöse Vampire. Die Toreador, quasi wie Lestat aus Anne Rice Vampirroman, sind sehr dekadente und kultivierte Vampire. Dann die Tremere, das sind so eine Art Blutmagier. Und die Ventru. Die Ventru sind so eher so die klassischen Vampire, sehr machthungrig und arrogant. Irgendwelche Fragen noch von eurer Seite? Krieg ich ein Eis? Nein, leider nicht. Das war schon sehr ausführlich. Ich weiß nicht, gibt es irgendwie spezielle geografische Eigenschaften dieser Welt? Ist das im Prinzip unsere Welt nur irgendwie böse, wie du schon sagtest? Oder? Ja, eben, sehr genau. Also Vampire spielt man wirklich immer basierend auf einer bestimmten Stadt. Zum Beispiel New York, Frankfurt, London. Man kann es tatsächlich auch in seiner eigenen Stadt ansiedeln, aber ich finde, das macht mehr Sinn, wenn man wirklich in einer Großstadt lebt, weil in so einem Kaffee Ettenbüren oder so gibt es nicht wirklich genug Lebensraum für Vampire. Da wird Ach, du meinst, in Rheine gibt es keine Vampire? Ja, davon gehe ich aus. Vielleicht ein paar auf der Durchreise, aber wenn hier wirklich Vampire leben würden, die würden sehr leicht auffallen. Also geh mal nachts nach 20 Uhr über die Straße, dann kannst du aber auch denken, dass da Vampire sein könnten. Also wenn ihr jetzt noch nicht weitere spezielle Fragen haben, würde ich erstmal die Vampir-Clans nochmal genauer vorstellen, weil dann habt ihr nochmal eine bessere Idee von der Spielwelt wirklich. Also die Vampire in der World of Darkness sind alle Nachkommen von Kain, dem ersten Mörder aus der Bibel. Sie können nicht in Sonnenlicht. Also in einigen Versionen des Vampir-Mythos können Vampire tatsächlich an der Sonne rumlaufen. Die Vampire aus der World of Darkness verputzeln dann wirklich ziemlich schnell. Gut, dann Vampire geschaffen werden durch so eine Praxis, die sich der Kuss nennt. Quasi die Vampire saugen das komplette Blut aus einer Person und töten sie tatsächlich. Komm auf keine schiefen Ideen, ja? Und träufeln ihnen dann 1-2 Tropfen Blut an. Und dadurch entsteht halt erst diese Wandlung zum Vampir. Also es ist nicht wirklich so, dass durch einen Biss jemand sofort zum Vampir wird. Das ist ganz wichtig. Flöcke ins Herz lernen Vampir nur. Und so Sachen wie Knoblauch oder Kreuze sind eigentlich nutzlos. Im Fall von Kreuzen gibt es noch ein paar Ausnahmen, aber das geht wirklich nur, wenn der Mensch einen besonders starken Glauben hat. Und ansonsten haben die einzelnen Vampir-Clans ganz individuelle Schwächen. Da gehe ich jetzt mal drauf ein. Zum Beispiel bei den Bruja, wie schon gesagt, die Rebellen in der Vampirgesellschaft. Und deren Schwächen ist, dass sie ganz besonders aggressiv sind und so leichter in Raserei verfallen, wenn sie wenig Blut getrunken haben. Und dann verlieren die quasi die Kontrolle über sich selbst. Und dadurch wird so die monströse Natur des Vampirs offenbart und die begehen dann im Blutrausch irgendwelche schrecklichen Taten. Das ist halt auch etwas, was man wirklich innerhalb des Spiels dann vermeiden muss und zu sehr großen Tragödien und Verlust an Menschlichkeit führen kann. So klischee-mäßig sind die Bruja so Punks, Rocker. In früheren Zeiten waren es aber tatsächlich mehr so intellektuelle und weise Leute. Und oft sind es ja auch die wirklich am meisten kämpfen und die Camarilla verteidigen gegen äußere Feinde. Dann zu den Gangrel. Wie ich schon gesagt habe, die Werwolfartigen Vampire sind mehr so Einzelgänger, oft auch auf Reisen. Gehen nicht wirklich so dauerhaft in Städte, eher ungern. Haben auch tatsächlich im Kanon des Spiels die Camarilla mittlerweile verlassen, bis auf einige Ausnahmen. Und sind halt wie die Gangrel, wie die Bruja, auch schon so eher Vampire, die keine Angst vor haben vor einem direkten Kampf. Und deren Schwächen ist halt, dass jedes Mal, wenn sie in Raserei verfallen, sie einen tierischen Zug bekommen. Glühende Augen, irgendwelche Klauen, Reißzähne, die sie nicht mehr einziehen können und so. Die Malkavianer haben die Schwäche, dass sie allesamt wahnsinnig sind. Das heißt, die haben eine Geisteskrankheit, die sie entsprechend einschränkt. Allerdings haben Malkavianer manchmal auch prophetische Gaben. Entschuldigung, welche Geisteskrankheit kann das alles sein? Alles, was du dir vorstellen kannst quasi. Bloß es muss wirklich eine ernsthafte Geisteskrankheit sein. Also gerne werden die Malkavianer so als lustige Spaßbeute dargestellt, die irgendwie in Pyjama und und Hasenslippern rumlaufen. Das ist so das Klischee. Aber das ist halt wirklich ziemlich scheiße, weil man die Malkavianer eigentlich wirklich ernst nehmen sollte und eigentlich auch wirklich erfahrenen Spielern in die Hand geben sollte. Außer man traut es dem anderen Spieler wirklich zu. Malkavianer sind dann auch eher Vampire, die ein bisschen subversiver vorgehen. Zum Beispiel haben die tatsächlich auch die Gabe, andere Menschen temporär wahnsinnig werden zu lassen. Dann die Nosferatu. Ratet mal, was die Clanschwäche ist, der Nosferatu. Die können das Licht an und ausmachen bei SpongeBob. Die Nosferatu sind allesamt grässlich entstellt und können sich halt wirklich nicht anderen Menschen zeigen, außer sie wenden ihre besondere Clansfähigkeit an, die Verdunklung. Damit können die sich halt... Sag ich doch! Die Verdunklung. Nosferatu. Die Verdunklung erlaubt es denen halt, die Wahrnehmung anderer Menschen und Vampire so zu verändern, dass sie für die quasi verschwinden. Ja, und die Nosferatu gehen dann wirklich so vor, dass sie Informationen sammeln und damit handeln. Was sie halt besonders gut können, weil sie halt sehr gut im Schleichen und Spionieren sind. Die Toreador sind halt so Künstler, kultivierte Leute, die die Schwäche haben, dass sie, wenn sie irgendetwas besonders Schönes, Faszinierendes erblicken, manchmal wirklich erstarren, im wörtlichen Sinne. Es kann wirklich sein, dass sie in die Sonne blicken und dadurch dann paralysiert werden und dann verbrennen. Das ist aber weil sie so fasziniert sind vor der Sonne oder was? Ja, das kann wirklich passieren. Double Rainbow. What does it mean? Ja, die Toreador sind halt mehr so Gesellschaftler, die nicht unbedingt so sich Hals über Kopf in Kämpfe stürzen und haben unter anderem die Fähigkeit Präsenz, womit die sich selber besonders attraktiv für andere Menschen machen können und deren Wahrnehmung auch wieder manipulieren können, oder die Fähigkeit, die den tollen Namen Geschwindigkeit trägt, dadurch sind die halt übernatürlich schnell, wodurch die halt auch einigermaßen gut in Kämpfen dann doch vorgehen können. Die Tremere sind Blutmagier, die auch sich am straffsten organisieren von allen anderen Vampir-Clans und immer quasi in so einer Art Gilde organisiert sind. Wir haben die besondere Fähigkeit, dass sie halt Blutmagie anwenden können, Traumaturgie genannt, ja, oder Taumaturgie. Und ihre Schwäche ist, dass sie quasi an ihren Erzeuger oder an ihren Clan gebunden sind durch so ein Blutsband. Und dadurch sind sie halt besonders loyal und können wirklich nicht so gut gegen ihre Vorgesetzten vorgehen, wenn sie das wollen. So, als allerletztes sind auch die Ventru zu nennen. Ventru sind halt die Herrscherclan, die auch somit die meiste Macht in der Kamarilla haben. Die haben die Fähigkeit Beherrschung, womit die Leute hypnotisieren können. Und die Schwäche, dass sie besondere Nahrungsvorlieben haben. Die können halt nur Blut, ja, zum Beispiel von kleinen Kindern oder von irgendwelchen anderen besonderen Menschen halt trinken. Blonde Menschen, besonders junge Menschen, irgendwie Menschen mit blauen Augen oder sonst irgendwelchen Charakterzügen, was sie halt sehr einschränkt. Ja, und das sind die Clans der Camarilla. Es gibt noch weitere Vampir-Clans, auf die ich jetzt nicht eingehen werde, weil sie bei unserer Charaktererschaffung nicht relevant sind. Ich möchte halt wirklich, dass ihr euch einen der Hauptclans der Camarilla aussucht. Das sind die sieben, die ich vorhin vorgestellt habe. Ich nehm die Werwölfe. Blutmagier. Achso, du musst selbst Magier spielen oder wie? Ein Vampir spielen. Ein Vampir. Ja. Ja, meine ich ja, Vampir. Ich denke, damit beende ich jetzt erstmal die Einleitung und wir sehen dann weiter. Dein Fragezeichen eben, was du hattest. Ja, eigentlich habe ich alles verstanden. Also wir dürfen jetzt eins der sieben Clans auswählen. Genau. Müssen wir alle unterschiedliche nehmen? Müsst ihr nicht unbedingt, aber ich fände es ganz gut, weil dadurch halt eine interessantere Gruppendynamik entsteht. Also wie gesagt, ich würde gerne einen von diesen Werwölfen nehmen. Das ist eine exzellente Wahl. Gangrel. Das waren noch die letzten, diese Ventru. Ja, das sind diese Ventru. Kann ich auch gut empfehlen. Ja, dann würde ich dann den Blutmagier nehmen. Aber die davor, die Tempo-Dingens. Na, die Tremere. Tempura ist Sushi. Nein, die waren. Nein, du bist schon zu weit. Die Tremere sind hier. Genau. Das ist scheiße. Die Tremere haben so viele einzelne komplizierte Fähigkeiten mit komplizierten Regeln und dazu dann noch Rituale und so. Da muss ich mich tatsächlich nachher nochmal ein bisschen einlesen, wenn wir mit der Charakterstellung fertig sind. Ja, welcher wäre denn sonst noch sinnvoll? Sonst Gangrel, da haben wir schon mal einen Kämpfer. Dann Ventru haben wir so einen Gesellschafter. Also schon einer, der eben diese grässlichen, ne? Der Kontakte hat, der, ja, Macht die ausüben kann. Auch. Die kann man gut spielen. Mein Schatz. Mein Schatz, genau. Also sonst kann was mit diesen Bruja? Die Bruja würden auch super. Ja, super, dann nehme ich die Bruja. Ja, genau. Dann nehme ich diese Ventura. Ne, die Ventura wolltest du ja nehmen. Ja, dann nehme ich die auch. Gut, dann nehme ich Bruja. Okay, also wir haben jetzt einen Bruja, ein Gangrel? Ventura und ein Gangrel. Das ist schon mal gut. Einmal muss man am Ende. Oh, das geht doch gar nicht. Ich hätte Lust mehr wieder DSA spielen. Da muss man überhaupt nicht. Das überfordert mich. Kriege ich aus meinem Krieg gerade neu hin. So. Hast du Spitzer? Hast du Spitzer? Ich bin Spitzer. Mhm. Na, erklär mal. Ja, weiß ich nicht, ist das sinnvoll, das gleichzeitig zu machen, oder du weißt es besser, als wir erkläre es? Kannst von mir aus auch gleichzeitig machen, dann können wir auch ein bisschen mehr unsere Charaktere aufeinander abstimmen. Vielleicht. So, seht ihr jeder die Spalte Konzept auf eurem Charakterbogen? Die ist, glaube ich, hier. So, kurz am Ende. Damit fängt es nämlich an. Das Konzept umschreibt quasi mit einem Wort den Charakter, den ihr erstellen wollt. Und es gibt auch ein bisschen vor, was er halt vor der Vampirwerdung war und damit auch, was er später als Vampir ist. Weil die Vampire klammern sich immer so ein bisschen noch an ihr sterbliches Leben. Beziehungsweise sie müssen es, damit sie nicht so schnell Menschlichkeit verlieren. Das heißt, ich muss mir jetzt im Prinzip schon darüber im Klaren sein, wie meine Figur aussieht. Ungefähr. Also, kann von mir aus auch gleich nochmal einen anderen Clan wählen. Auf jeden Fall solltet ihr euch jetzt überlegen, was euer Charakter ungefähr war, bevor der zum Vampir geworden ist. Ich würde ja unheimlich gerne Mädchen spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Kannst du von mir aus? Guck dir sonst mal hier das Buch an. Da sind so ein paar Beispiele genannt. Für ein Charakterkonzept. Du musst nicht dran halten, aber da siehst du mal ungefähr, was damit gemeint ist. Ach so. Wie hieß mein Kerl nochmal? Also ich wollte tatsächlich so ein junges Mädel spielen, irgendwie so Ende 10. Ende 10? Ja. Die so, so 16, 17 oder sowas, von zu Hause weggelaufen ist. Also ein ganz gutes Charakterkonzept für einen Gangrel tatsächlich. Was halt mehr so diese reisenden, wilden Vampire sind. Wenn als Minderjähriger hast du natürlich dann später im Spiel ein paar Probleme, weil du dich halt oft in Nachtclubs und sonst so treffen musst mit anderen Leuten. Aber das kann man natürlich als Rollenspiel technisch klären dann. Dafür bin ich unter Umständen als Mädchen ja auch ein bisschen kleiner und flinker und gewandter. Ne? Ja. Ja, ich möchte wohl so ein Ausreißermädchen möchte ich wohl spielen. Ja, dann schreibt mal da Ausreißer, Straßenkind, Gör oder sonst so. Gut, dann hatten wir da schon mal was. Hattest den Ventro, ne? Mhm. Also, da siehst du auch nochmal die verschiedenen Charakterkonzepte. Max, wenn du mit jemandem redest, sprich ihn ruhig mit Namen an, dann weiß auch der Hörer, wer gemeint ist. Das war jetzt Nils. Das war jetzt Nils. Hallo Kinder. Komisch ist aber so. Ja. Also dazu muss ich sagen, da Ventru halt diese sehr herrschaftlichen Vampire sind, sind das oft so Geschäftsleute und so. Arrogante. Also, ja. Also wirklich Leute, die Geld haben. Muss nicht unbedingt, aber... Da war ich ein Unternehmer. Geht das? Passt. Ja klar, irgendwie Unternehmer, schon eine Idee, was genau für ein Unternehmer? Bauunternehmer. Bauunternehmer wäre zum Beispiel schon mal sehr interessant. Hat natürlich dann auch ganz verschiedene Vorteile im Spiel selbst, weil du dadurch ja auch Connections hast. Und Connections sind in diesem Spiel auch tatsächlich ziemlich wichtig. Wir spielen in der heutigen Zeit, also so heutige Berufe kann man so nehmen. Ja, also das spielt im 20. beziehungsweise 21. Jahrhundert. Ja, ja, ich bin dann Soldat oder Söldner. Ex-Soldat. Okay, ja, ist auch ein ganz gutes Charakterkonzept. Gut, dann haben wir das Konzept geklärt. Jetzt müsst ihr den Clan eintragen. Dann habe ich Gangrel, das ist bei mir, ne? Ja, Gangrel. Geschrieben Gangrel. Ja, ich kann lesen, das habe ich gerade schon mitgekriegt dann. Das war schon A, das sollte schon das A sein. Gut. Ehrlich. Ja, dann haben wir. Und dann als nächsten Punkt kommen wir zu Wesen und Verhalten. Steht, glaube ich, direkt daneben. Über Clan. Mhm. Wesen und Verhalten ist ungefähr eine Orientierung dafür, wie euer Charakter persönlich mit seiner Persönlichkeit so drauf ist. Verhalten beschreibt, wie er sich nach außen hin gibt, und Wesen tatsächlich, wie er tief inneren von sich drauf ist. Sie sind halt selber in einer gewissen Weise Raubtiere, und das Verhalten kann auch oft so eine Fassade sein, was er anderen Leuten vorspielt halt. Das heißt, ich kann nach außen hin sehr extrovertiert sein, aber in Wahrheit total, weiß ich nicht, schüchtern und eigentlich sehr, sehr verschlossen, sag ich jetzt mal. Genau. Das ist genau das. Ja, dann mach ich das doch einfach. Den Charakteren auch eine gewisse Tiefe verleiht dann. Und wichtig ist noch beim Wesen. Das Wesen ist auch regeltechnisch nochmal ein bisschen relevant, weil wenn ihr bestimmte Ziele erreicht, generiert ihr Willenskraft wieder. Und Willenskraft kann man halt an bestimmten Punkten des Spiels einsetzen, um Vorteile zu bekommen. Beziehungsweise man kann sie auch verlieren. Zum Beispiel gibt es hier den Wettkämpfer. Der wird hier vorgestellt im Regelbuch. Der gewinnt jedes Mal Willenskraft zurück, wenn er einen Test oder eine Herausforderung erfolgreich bestanden hat. Vielleicht lasse ich hier auch einfach mal nochmal das Buch rumgehen, dass ihr so ein bisschen Inspiration bekommt. Könnt ihr euch natürlich auch wieder selber was ausdenken, aber wir sollten vielleicht ungefähr festlegen, wann ihr dann Willenskraft wieder zurückbekommt. Achso, das heißt, muss mir jetzt hier so einen Typ aussuchen, weil hier sind ja auch tatsächlich so, ich sag mal in Anführungszeichen, Berufe drin. Ne? Also was wie Trickser und Traditionalist und sowas. Das geht also jetzt gar nicht so nach Eigenschaften, sondern eher so nach Klassen, hätte ich fast gesagt. Das ist nicht wirklich so wie eine Klasse oder so ein Beruf zu verstehen, sondern wirklich nach einer Persönlichkeit. Überlebenskämpfer. Ja, aber der Architekt ist jetzt keine Persönlichkeit. Du fasst nicht auf mit 12 und sagst, oh, ich bin jetzt aber architektisch drauf. Doch, der Architekt ist nämlich eine Person, die versucht, irgendwas aufzubauen. Touché. Das kann natürlich nicht nur irgendwie ein Gebäude sein oder so ein besonderes Projekt, das er hat, sondern alles Mögliche. Er könnte zum Beispiel versuchen, irgendwie ein Wirtschaftsimperium aufzubauen, irgendwie eine Untergrundbewegung, von mir aus auch ein Kult oder so Scientology-mäßig. Verhalten. Als Ex-Soldat würde ich sagen Einzelgänger. Wäre das in Ordnung? Verhalten, ja, okay. Ja, Einzelgänger lasse ich auch stehen. Der kriegt jedes Mal Willenskraft zurück, wenn er... was denn? Ich glaube, wenn er alleine irgendwas vollbringt. Aber... Die dem Klüngel aber dann auch hilft. Steht hier. Also Klüngel ist der Ausdruck für die Vampirgruppe. Also insgesamt der ganze Gruppe. Ja, die. Also wenn er selber was macht, was denn? Okay. Also wenn ich im Verhalten Einzelgänger wäre, könnte ich Wesen aber doch mehr Teamspieler sein. Dann bin ich das Raubein. Weil ich bin so... Okay, kannst du gut machen. Aber wie gesagt, man kriegt nur beim Wesen dann Willenskraft wieder zurück. Ach so. Ja. Ja, dann bin ich halt... Und was mit dem Verhalten, das kann eine Eigenschaft dann sein, oder wie? Das ist einfach so, wie er nach außen hin auf andere Leute wirkt oder wirken will. Wollen wir in Deutschland spielen? Wahrscheinlich schon, ne? Weiß ich nicht. Du bist ja derjenige, der das festlegt. Naja, ich möchte wissen, was ihr wollt. Ich will natürlich auch das Spiel auch nach euren Wünschen gestalten. Deshalb mache ich ja genau jetzt die Charaktererstellung und ich habe mir vorher schon das Abenteuer geschrieben. Ich wollte mir gerade so einen fancy-schmancy amerikanischen Mädchennamen nehmen, sowas wie Louise Brown. Ja, dann können wir auch in Amerika spielen. Ich weiß nicht, was die anderen sagen. Ja, doch. Ja, okay, dann spielen wir in Amerika. Dann bin ich jetzt Jennifer Lawrence. Sollte nicht der Name eines Prominenten sein. Auch Jennifer Lawrence gibt's schon! Schweinerei. Wo trage ich das denn ein? Bei Name oder bei Spieler? Ist der Spielername oder Spieler der Name? Bist du und Name ist... Ja, Spieler bist du und Name ist der Name deines Charakters, logischerweise. Stephanie, ich. Jetzt sag mal bitte nicht, dass Emma Watson auch schon existiert. Nein. Okay, dann schreibe ich das. Hermine. Das ist ein Horrorspiel, also man. Ron Weasley. Mädchen. Ich nenne sie Felicia. Felicia Jay. Nein. Jetzt brauche ich noch so einen fancy schmancy amerikanischen Nachnamen. Consuela Lopez. Felicia Lopez? Ja, warum eigentlich nicht? Mit Z natürlich. Genannt Lopi. Den Namen hat sie sich mit einer Bluttat verdient. Ist sie Latino? Halt. So, mein Charakter ist fertig. Ich habe gewonnen. Wir haben gerade erst angefangen. Ich habe schon gewonnen. Bis zum nächsten Mal. So, was ist bei Generation und Erzeuger? Oder kommt das jetzt gleich noch? Weil das irritiert die ganze Zeit. Das kommt noch. Als Wesen hast du Exzentriker oder so genommen? Nein, Raubein. Okay. Und ich kriege immer dann was gut geschrieben, wenn ich andere Leute dazu bringe, was zu tun, was ich will. Durch körperliche Gewalt. Oder das. Ist das so? Hier steht, sie gewinnen jedes Mal Willenskraft zurück, wenn sie eine andere Person durch Einschüchterung oder körperliche Gewalt dazu zwingen zu tun, was sie... Ja, sag ich. Ja. Ich bin Ex-Soldat, Wesen, Einzelgänger und Verhalten radikal. Achso, jetzt dein Verhalten ist radikal. Ja. Gut, und dein Wesen ist Einzelgänger. Gut, genau. Dass wir das geklärt haben. Und bist du weitergekommen, Nils? Wesen habe ich Fanatiker. Und Verhalten habe ich nur nichts. Da wollte ich so das... Ja, so nett. Ein anderes Wort dafür. Freundlich. Ja, genau, freundlich. Du spielst auch so ein Unternehmer, ne? Ja. Du könntest auch so ein Schlemiel sein, so nach vorne. Kennst du noch Schlemiel aus der Sehamstraße, diesen Verkäufer, der Annie immer sowas verkauft hat für 10 Groschen? Das war so, hey du. Ja, ich? Psst. Ich? Genau. Ein freundlicher Unternehmer. Das war vorne ein freundlicher Fanat. So ein falscher 50er irgendwie so. Gut, dann würden wir sagen. Möchtest du nochmal Fanatiker erklären und Einzelgänger? Jo, also der Fanatiker gewinnt jedes Mal Willenskraft zurück, wenn ihm etwas gelingt, was seine Überzeugung nutzt. Das ist jetzt die Frage, was genau seine Überzeugung ist. Was seine Überzeugung nutzt? Ja, so steht das hier. Das Böse ist seine Überzeugung. Also wenn jemand ein dunkles Motiv hat und das gelingt ihm dann, dieses Motiv weiterzubringen. Fanatiker werden von einer Überzeugung verzehrt. Zum Guten oder zum Bösen ist sie das Hauptantrieb ihres Lebens. Ihr gilt jeder Tropfen Blut und Leidenschaft, den der Fanatiker besitzt. Er kann starke Schuldgefühle entwickeln, wenn er Zeit auf etwas anderes verwendet. Und Einzelgänger? Unten links. Wenn es ihnen gelingt, allein und ohne Hilfe eine bedeutende Aufgabe zu erledigen, die dem Klüngel jedoch auf irgendeine Weise hilft, gewinnen sie einen Punkt Willenskraft zurück. Und wenn es besonders beeindruckend ist, kann man als Einzelgänger dann auch 2 Willenskraftpunkte dazu gelangen. Beeindruckt. 2 Willenspunkte mehr. Gut, da hatten wir den Punkt, glaube ich, geklärt. Kommen wir jetzt tatsächlich zu den Attributen. Was ist mit Generation und Erzeuger? Das müssen wir später noch klären. Den Erzeuger muss ich mir quasi für euch ausdenken. Das ist die Person, die euch zum Vampir gemacht hat. Okay. Und die Generation ist runtergerechnet von Kain, den ersten Mörder, halt die Vampir-Generation, zu der ihr gehört. Und je älter die Generation ist, umso mächtiger ist quasi euer Vampir. Da kann man mehr Blut gleichzeitig einwenden, um besonders viele Gaben einzusetzen und so. Und man regeneriert es, glaube ich, auch schneller wieder. Das ist wieder so ein Detail, was ich nochmal nachlesen muss. Thank you. Jetzt kommen wir zu den Attributen. Da habt ihr drei Spalten, die einmal mehr so die physischen Fähigkeiten, die gesellschaftlichen Fähigkeiten und die geistigen Fähigkeiten eures Charakters repräsentieren. Auf diese Spalten könnt ihr jetzt 7, 5 und 3 Punkte verteilen. Moment, wenn ich anfange. Ihr müsst erstmal überlegen, was eure primären Fähigkeiten sein sollen, eure sekundären und eure tertiären Fähigkeiten. Also darin, wo ihr besonders gut seid, verteilt ihr die 7 Punkte. Auf das, worauf ihr nicht so gut seid, die 5. Und auf das dritte halt die 3 Punkte. Pro Spalte? Ja, also in der primären Spalte 7 Punkte und dann 5 und dann 3. Ja, erklär das mal richtig. Also in der ersten Spalte 7 Punkte, in der zweiten Spalte 5 und in der letzten 3. Nein, wo du primär, sagen wir mal primär, möchtest du die erste Spalte. Okay. Sekundär ist dritte Spalte. Das letzte ist hier, mittlere Spalte ist das letzte, verteilst du dann nur 3 Punkte. Hier 5 so, und da 7. Du musst es aussuchen. Ja, das müssen wir bei der einen Spalte 7, bei der einen vielleicht 3 und bei der anderen 5. Ja, ob du mehr physische Fähigkeiten haben möchtest oder mehr charakterische oder intelligent. Vielleicht gehen wir da wirklich einmal einzeln durch und besprechen das alles ein bisschen. Steffen, wozu hast du dich denn jetzt entschieden? Noch zu gar nichts, weil war ich noch nicht. Okay, falls jemand... Ich bin noch beim Namen. Hast du eigentlich schon einen Namen für deinen Charakter? Ja, Ray Smith. Ray Smith. Ich bin Felicia Lopez. Okay. Ich bin der Matt Boom. Matt Boom? Wie heißt der? Matt, mit Doppel, also A-T-T. Ja. Boom. Matt Boom. Boom. Von Boom and Boom Industries. Wir bauen ihre Boom. Ist Boom ein richtiger Nachname? Ja. In Amerika können die alles heißen. Ist so. Kennst du die Szene bei, Pulp Fiction, wo sie fragt, Butch, was ist das für ein Name? Dann sagt er, I'm American. My name's Don't Meet Shit oder irgendwie sowas. Oh, Butch ist ein richtiger Name. Okay. Nein, das leitet sich, glaube ich, irgendwie von Butcher ab oder irgendwie sowas. Also ich denke, ich gehe auf die mittlere Spalte mit 7 Punkten, weil ich bin ein Mädel und natürlich ein bisschen hübsch und niedlich. Deswegen kann sie also auch, relativ jung auch, kann Leute gut über die Finger wickeln, ist dafür dann aber, solche geistige Fähigkeiten mache ich dann die 5 Punkte und Körperkraft geschickt und also die körperlichen Attribute mache ich damit den 3. Also 7 Punkten zu den 3, die jeweils vorhanden sind, noch dazu. Kannst du natürlich machen, aber die generell sind, besonders wenn du ein Raubein hast, der natürlich durch Bedrohung und durch körperliche Gewalt halt andere Leute dazu bringen will, dass er was möchte, wäre es vielleicht sinnvoll, eventuell ein paar mehr Punkte auf die körperlichen Fähigkeiten zu verteilen. Das muss ich sagen, nur weil du eine Teenagerin bist. Aber ich bin wahnsinnig heiß. Kannst du dann, solltest du mindestens 3 Punkte auf Erscheinungsbild verteilen. Weil die Punkte haben dann immer auch eine Bedeutung, die später dann für deinen Charakter relevant wird. Also ich habe mich umentschieden, weil wenn ich ein Raubein bin, dann möchte ich ja mehr Körperkraft haben. Ja, natürlich. Dementsprechend mache ich... Also nochmal zur Erklärung, wenn du einen Punkt auf eines der Dinge verteilst, kannst du das wirklich nicht besonders gut. Bist nicht komplett unfähig in der Kategorie. Und ab 3 Punkte fängt es wirklich an, gut zu werden. 4 ist schon ein besonderes Talent, wo aus der von der du herausstichst besonders. Und mit 5 Punkten halt hast du da wirklich eine besondere Begabung. Aber da ist immer schon ein Punkt ausgemalt. Ne? Das heißt, den einen Punkt haben wir in jedem Fall. Ja. Okay, wir können alle ein bisschen... Wahrnehmung, was ist das genau? So scheiße definiert hier. Das Wahrnehmen irgendwie. Ja. Ja. Halt für Intelligenz dazu. Dürfen wir jetzt einfach ausmalen, so wie uns gefällt. Also Wahrnehmung ist halt. Also ich bin besonders hässlich. Ja, du bist aber Unternehmer, du musst doch auch Charisma haben. Ja, hab ich auch. Also ein Punkt ist wirklich schon abscheulich. Ein Punkt ist ein ganz besonders hässiger Mensch. 2 Punkte ist ertragbar, du kriegst vielleicht ein Date. Und 3 Punkte. Okay, gender was. 3 Punkte ist gut aussehend schon. Und halt alles, was über 5 ist, das können einige besonders alte Vampire haben, das ist dann wirklich übernatürlich. Dafür ist das Mädel wahnsinnig blöd, in einem Punkt bei Intelligenz. Kannst du machen, wird bestimmt lustig. Das wird bestimmt lustig. Hey, habt ihr die neue Platte von Justin Bieber schon gehört? sind die Gangrels jetzt besonders dafür bekannt, dass sie alles, also auch tierische Sinne haben, oder? Ja, genau. Ja, also tierische Sinne jetzt in dem Effekt nicht. Es wird halt oft noch so ein bisschen beschrieben für die Atmosphäre, aber ihre dritte Fähigkeit ist die Tierhaftigkeit, so nennt sie die. Damit können die halt andere Tiere manipulieren und so sich halt besonders einfach Beute verschaffen oder damit andere Leute ausspionieren. Und dann haben die noch Seelenstärke. Dadurch werden die halt besonders resistent gegenüber Schaden. Was eine sehr nützliche Fähigkeit ist, falls es mal zu Kampfsituationen kommt. Okay. Also ich bin mit meinem fertig. Ich auch. Habt ihr jetzt alle eure primären Punkte auf Körperkraft und so verteilt? Also Nils radiert nicht. Das ist gut. Weil als Ventru muss man viel radieren. Muss man viel radieren und muss man auch viel gesellschaftlich verzahnen, eigentlich wirklich. Er ist nur intelligent. Ich habe 4 Punkte bei Körperkraft, 3 Punkte bei Geschick, 3 Punkte bei Widerstandsfähigkeit. Das ist doch mein primäres Feld, wie Max dann gesagt hat. Das habe ich dann nochmal angepasst. Charisma dann eben mit 3 Punkten, Manipulation mit 2, Erscheinungsbild dann auch mit 3. Ja, das ist eine ganz süße. Dann Wahrnehmung 2 Punkte, Intelligenz 1 Punkt, also viel in der Birne hat sie nicht. Und Geistesstärke dann auch 3 Punkte, damit sie noch überhaupt irgendwas mitkriegt im Leben. Ja, ich als Extra-Soldat habe Körperkraft von 4, Geschick von 3 und Widerstandsfähigkeit auch von 3 Punkten. Also das sind meine primären Sachen. Meine sekundären Sachen ist einmal dann die Wahrnehmung. Von 3 Punkten intelligent bin ich nur 2 Punkte und Geistesschärfe auf 3. Das letzte kommt zum Schluss, Charisma von 2, Manipulation von 3 und Erscheinungsbild von 1 Punkt. Okay. Also hübsch ist er nicht. Als Soldat ist man nicht hübsch. Ich hab mal Will Smith gesehen. Der hat doch Soldaten gespielt. Körperkraft von 3, Geschick von 2, Widerstandsfähigkeit 3, ja, Charisma 2, Manipulation 3, Erscheinungsbild 1, ja. Wahrnehmung 3, Intelligenz 4 und Geistesschärfe 3. Wir haben 2 besonders hässliche Charaktere und ein hübsches Mädel. Ja, einer ist immer der Außenseiter, ne? Jetzt können wir eigentlich schon bei allen Sachen, wo ihr 4 Punkte verteilt habt, eine Spezialität auswählen. Ich habe nur Körperkraft mit 4 Punkten. Körperkraft. Du hast Intelligenz mit 4 Punkten. Und ich habe Körperkraft. Ich habe Kräuterkraft. Stehen jetzt so Spezialitäten wie fester Griff, starke Arme, Kraftreserven, Fäuste wie Vorschlaghammer. Was als hat Mädchen. Er? Als Mädchen. Klar. Das sind nur Beispiele. Und dann. Sie ist der viertbeste Kickboxer der Welt. Und schön. Geht nicht. Doch. Glaub mir, das geht. In speziellen Situationen halt, wo dann diese Spezialität zum Tragen kommt. Zum Beispiel fester Griff, wenn du jemanden packen willst. Sonst gib mir nochmal das Buch, dann guck ich mal, was bei Körperkraft für mich da passt. Das steht nicht, ja. Ich will das trotzdem sehen. Mach doch. Also ich kann einen gut auf die Fresse hauen. Was willst du dann da schreiben? Soll er nicht irgendwie, kannst du irgendwie Faust? Ja, Faustschlag oder so. Ja. Faustschlag. Also wenn du, wenn du an jemanden in die Fresse haust, kommt halt dieser Bonus zum Tragen. Schreib ich den dahinter, Faustschlag. Schön gesagt. Ja. Ich hab Kraftreserven einfach, weil das ist vielleicht mal ganz sinnvoll, wenn ich dann weglaufen muss oder sowas. Mhm. Das ist vielleicht ganz witzig. Ja. Gut, bei Intelligenz. Ja, das passt doch. Ja. Bei Intelligenz, Moment. Da steht Bücherwurm, kreativ, analytisch, Problemlöser, Koryphäe. Also ist er erst analytisch. Wo schreibe ich das jetzt hin? Einfach aufgeschrieben. Also kriegst du irgendwie einen Bonus, wenn du dabei bist, irgendein Problem zu analysieren. Mhm. Hätte ich jetzt gemacht. Wo schreibe ich das jetzt hin? Neben die Fähigkeit. Da, ja genau, in dem gepunkteten Bereich. Hast du noch irgendwas? Ne, das habe ich überall nur 3. Dann kommen wir jetzt weiter zu den Fähigkeiten. Da könnt ihr jetzt immer nur jeweils 3 Punkte verteilen in den einzelnen Spalten. Also aber Talent, Fertigkeiten und Kenntnisse. Ja, genau. Jeweils nur 3. Bei Talenten und Fertigkeiten. Na, nur ja zum Beispiel bei so Sachen wie Fahren zum Beispiel kannst du erstmal nur maximal 3 Punkte haben. Es werden allerdings wieder Punkte auf die Spalten aufgeteilt. Das sind diesmal 13, 9 und 5 Punkte. Achso. Du musst euch jetzt wieder entscheiden. Nochmal Entschuldigung. Was muss ich jetzt? Du hast ja wieder 3 Spalten. Ja. Und darauf musst du jetzt 13, 9 und 5 Punkte aufteilen. Wo du darfst bei einer Sache nur für maximal 3 Kringe haben erstmal am Anfang. 13, 9 und 5. Ja. Mit Etikette gemacht, wenn fertig. Etikette ist gutes Benehmen, so. Ja. Ja. So. Solltest du vielleicht haben als Unternehmer. Mhm. Ja, man könnte auch schon assi sein. Nicht in der Vampirgesellschaft, da hat das sehr böse Konsequenzen mit. Möglicherweise. Und vielleicht auch nochmal ganz interessant zu wissen, ist halt, dass Talente, Fertigkeiten und Kenntnisse auch jeweils so eine bestimmte Art von Können dann halt beschreiben. Kenntnisse sind halt alle geistigen Fähigkeiten somit. Talente sind Sachen, die man intuitiv beherrscht und gelernt hast. Ja, das dritte ist halt dann wirklich so antrainierte Sachen. Was ist mit Linguistik genau gemeint? Sprache. Sprache. Nur Sprache? Ja. Sprachkenntnis. Ja, ja. Bei einem Punkt kriegst du eine zusätzliche Sprache, bei zwei Punkten zwei zusätzliche Sprachen und immer so weiter. Also auch in Schrift, dass ich die Schrift auch lesen kann. Ja. Genau. Aber du bist ja im Ausland gewesen, vielleicht ist das sinnvoll. Ja, deswegen. Definitiv. Bin ich da. Ja, als Ex-Soldat kann man in Medizin auch wohl einen Punkt haben. Als Sanitäter. Ne? Okkultismus. Okkultismus ist halt Wissen über Übernatürliches. Das kann auch zum Beispiel Wissen über Vampire sein. Oder irgendwelche okkulten Theorien und alles Mögliche. Ja, das kriegt man als Soldat auch wohl mit. Das ist aber wieder der Moment, wo ich in der Sendung einblende. Irgendwann später. Sie haben endlich geschaut. Ja. So viel später, dass der alte Erzähler gekündigt hat und ein neuer eingestellt werden musste. Und die auch wieder gekündigt hat. 2000 Jahre später. Da kriegst du mal 3 Punkte, weil Straße geht. So. Also, Linguistik, ein Punkt heißt eine weitere Sprache, ne? Ja. Ja, mein Mädchen kann nur Spanisch. Die ist noch bilingual aufgewachsen. Wie ist das bei den Gangrels und Magie, also Okkultismus, macht das da Sinn? Eher weniger. Weniger. Naturwissenschaften, Medizin? Ja, das schon eher dann. Bei den Talenten Handgemenge, was ist da genau mit gemeint? Faustkampf und so. Ja, aber ich habe es ja schon oben extra mal aufgeführt. Muss ich das dann auch nochmal extra aufführen? Ich denke, das wird später dann bei den Kämpfen oder bei den Auseinandersetzungen wird es wichtig, dann auch wirklich die Fähigkeiten zu haben, wenn du es oben drin hast. Es wird halt quasi immer kombiniert. Okay. Also man nimmt ein Attribut und eine Fähigkeit bei den Würfelwürfen und die Kringen werden dann zusammengezählt und dadurch kriegst du halt mehr Würfel. Ich habe mir auch was dabei gedacht. Ja. Super. Das sollte man im Rollenspiel. Ich hörte davon. Ich bin ein Mädchen, sie ist 3 Meter groß. Sollen wir anfangen? Ja. Ich habe auf die Talente habe ich 13 Punkte verwendet, weil sie halt eine sehr natürliche Person ist. Sie hat 2 Punkte bei Aufmerksamkeit, 1 Punkt bei Ausflüchten, damit sie ein bisschen rausreden kann. Ausweichen hat sie 3 Punkte, Einschüchtern hat sie 3 Punkte, sehr körperlich. Dann Sportlichkeit hat sie 2 und Szenekenntnis, eben weil sie ein Straßenkind ist, hat sie 2 Punkte. Dann bei den Fertigkeiten habe ich bei der Heimlichkeit, ja genau, bei der Heimlichkeit, also zum Verstecken, 2 Punkte. Dann im Nahkampf 2 Punkte. Da habe ich dann auch die 9 Punkte verteilt, weil das Sachen sind, jetzt sich antrainiert. In der Tierkunde habe ich 1 Punkt. Überleben habe ich 3 Punkte, wie gesagt, Straßenkind und Vortrag halten, also sie ist auch ein bisschen wortreich, habe ich 1 Punkt. Gesetzeskenntnis, bei den Kenntnissen habe ich 1 Punkt, weil sie halt häufiger schon mal mit der Polizei in Berührung gekommen ist. Linguistik, wie gesagt, 1 Punkt. Weil sie halt noch Spanisch spricht. Ich persönlich leider nicht. Aber das kann ich einfach so tun. Medizin, weil sie halt ein Straßenkind ist, hat sie 3 Punkte, weil sie halt in der Lage ist, Leute dann schnell zu verbinden. Oder genau. Okay, klingt sehr gut. Ja gut, ich als Ex-Soldat habe bei Talente 9 Punkte verteilt, Aufmerksamkeit 2 Punkte. Als Soldat sollte man halt sehr aufmerksam sein. Ich habe halt überlebt im Krieg, deswegen habe ich Ausweichen 2 Punkte. Ich bin doch auch noch ein bisschen einschüchtern mit 1 Punkt. Führungsqualitäten habe ich auch 1 Punkt, da ich damals mehrere Soldaten unter mir hatte. Handgemenge, weil ich meine Körperkraft ja auf 3 habe. Und Faustschlag habe ich da auch nochmal 2 Punkte. Und ich bin sowieso sportlich mit 1 Punkt. Meine Fertigkeiten habe ich 13 Punkte. Ich habe 2 Punkte bei Fahren, da ich damals viele Fahrzeuge benutzt habe. Handwerklich bin ich auch sehr geschickt mit 2 Punkten. Im Nahkampf und mit den Schusswaffen kann ich halt optimal umgehen, jeweils 3 Punkte. Und da ich in mehreren Kriegsgebieten war, habe ich bei mir Überleben auch 3 Punkte zugeteilt. Bei meinen Kenntnissen habe ich dann meine letzten 5 Punkte verteilt. Linguistik 2 Punkte, da ich in verschiedenen Ländern war. Medizin 1 Punkt, da ich auch Sanitäter nebenbei noch einmal gemacht habe. Nachforschungen 1 Punkt und Okkultismus auch 1 Punkt. Da man ja viel unter den Soldaten von anderen Geschehnissen hört, übernatürlich. Ja, ich habe bei den Talenten 13 Punkte vergeben. 3 an Aufmerksamkeit, 2 bei Ausweichen, 3 bei Einschüchtern, 2 bei Empathie, nochmal 2 bei Führungsqualitäten und 1 bei Zähnekenntnis. Dann nur 5 bei den Fertigkeiten. Ja, Etikette 1, Nahkampf 2, Schusswaffen 1, Überleben 1, ja, Kenntnisse 9, akademisches Wissen 1 Punkt, Computer 2, Gesetzkenntnis 2, Linguistik 1, Medizin 2 und Naturwissenschaften 1. Okay, klingt ganz gut. Dein Charakter scheint auch sich ein bisschen selber verteidigen zu können. Oh. Ist vielleicht gar nicht mal verkehrt. Ja, da ist Mac Boom, was erwartest du? Das ist ja nicht Max Power, heißt das alles. Disziplin. Okay, jetzt wird es schwierig. Wir verteilen nämlich Herzpunkte auf die Disziplin. Das sind die besonderen Vampirfähigkeiten. Okay. Den Hintergrund, das sind so Kontakte, Einfluss, alles weitere. Und die Tugenden, das ist da ganz unten. Das sind so Sachen wie Gewissen, Überzeugung, Selbstbeherrschung, Instinkt, Mut. Die geben halt dann später die Menschlichkeit und die Willenskraft, legen die fest, die dann halt rollenspieltechnisch sehr relevant werden. Gut, fangen wir mal langsam an. Bei den Disziplinen könnt ihr 3 Punkte verwenden. Da habt ihr noch nicht vorgegeben. Da müsst ihr erstmal die Clan-Disziplinen aufschreiben. Ich fange mal bei dir an mit dem Bruha. Torben. Ja, genau, Torben. Bei den Clan-Disziplinen sind das einmal Geschwindigkeit, dann als nächstes Präsenz und zu allerletzt Stärke, was, wie der Name schon impliziert, so deinem Vampir übernatürliche Kraft gibt. Gut, dann kommen wir mal zum Ventor als nächstes. Du hast Clan-Disziplinen-Beherrschung, diese Hypnosefähigkeit von dem Ventro. Mhm. Dann Präsenz. Ja. Und Seelenstärke. Machen wir das Schritt für Schritt. Das wird nämlich jetzt ein bisschen schwierig. Und zu guter Letzt die Gangrel haben Gestaltwandeln. Da kannst du dich ab einem bestimmten Punkt zum Beispiel auch in Wolf verwandeln. Ach, du meinst mich? Ja, die Gangrel. Dann Seelenstärke und Tierhaftigkeit. Nah. Wer möchte anfangen? Was ist denn mit Disziplin und Piade? Pfade. Pfade. Erklär doch einfach, was wir jetzt machen sollen. Ja, also jetzt erstmal verteilen wir 3 Punkte auf die vampirischen Fähigkeiten, die Disziplin. Das machen wir aber am besten Schritt für Schritt und fangen mit einer Person an. Okay, also Steffen. Du hast jetzt die 3 Clan-Fähigkeiten von den Gangrel: Gestaltwandeln, Tierhaftigkeit und Seelenstärke. Gestaltwandeln, wie gesagt, sind so Fähigkeiten. Da kannst du dir Klauen wachsen lassen, kannst Augen bekommen, mit denen du durch die Dunkelheit blicken kannst. Du kannst dich in einen Wolf verwandeln. Geil. Die Seelenstärke macht deinen Charakter besonders resistent. Damit sind ab einem bestimmten Level Schusswaffen schon so gut wie nutzlos. Nice. Zumindest kleinkalibrige Waffen. Direkt 3 Punkte. Das Seelenstärke ist auch geil. Und dann Tierhaftigkeit, damit kannst du halt Tiere manipulieren. Aber das sind Sachen, die habe ich doch sowieso. Nein, das hast du erst, wenn du darauf Punkte verteilst. Also ich will mich auf jeden Fall verwandeln können. Also ein Punkt, warte, auf Gestalt wandeln hast du jetzt verteilt. Ich habe da erst mal nur einen Punkt hingemalt, weil ich es haben möchte. Dadurch. Es gibt so eine Firma, die haben so diese kleinen Papierchen, die kann man da so reinkleben, Herr Post. Dadurch kriegst du die Fähigkeit Augen des Tieres. Der Kanid kann in völliger Finsternis normal sehen und sogar Dinge wahrnehmen, die in der dunkelsten Höhle oder einem Keller verborgen sind. Wird diese Kraft aktiviert, glühen die Augen des Vampirs seltsam rot. Das Tier in ihm scheint durch. Und ab wann kann ich mich komplett zum Wolf machen? Erst ab 3 Punkten wahrscheinlich, ne? Naja, ab 4 Punkten, leider. Ich hab's doch nur 3, wie soll das denn gehen? Mit Boni? Mit Zusatzpunkten am Ende. Aber ich weiß nicht, ob du wirklich... Also was ist mit Seelenstärke? Was ist da ab einem Punkt los? Seelenstärke kriegst du ab einem Punkt Bonus auf deinen Absorptionswurf. Ich glaube, ein Würfel hinzu oder so. Da kann ich mir sehr gut noch vorstellen. Quasi so mehr Punkte du darauf verteilst, umso resistenter bist du. Und bei der Tierhaftigkeit, das ist einfach nur so diese durch das Wolverine oder was? Nee, die Anfangsfähigkeit von Tierhaftigkeit ist wildes Flüstern. Und damit kannst du... Dirty Talk. Mit Tieren. Boah, du geiles Häschen, du. Damit kannst du so auf empathische Weise Kontakt mit Tieren aufnehmen. Das ist blöd. In der Stadt kannst du nur mit Ratten reden, das ist auch uninteressant. Dann mache ich 2 Seelenstärke war Resistenz dann irgendwie, ne? Ja. Was ist mit 2 Punkten da? Ja, 2 Punkte, nee, gut, dann bist du erstmal ordentlich resistent. Ja, dann wirst du auf jeden Fall erstmal ordentlich resistent. Doppelt Armor. Max, ich hab das jetzt schon dahin gefunden, du brauchst nicht mehr suchen. Seelenstärke. Ui. Ja, genau, dann kriegst du einfach zusätzliche Würfel, weil wenn du Schaden genommen hast, halt getroffen wirst, werden dann sonst zu deinem Absorptionswurf zugezählt. Ich hab 3 Punkte verteilt. 1 Punkt auf Gestalt wandeln, 2 Punkte auf Seelenstärke. Gut, das ist schon mal sehr gut. Dann wollen wir als nächstes mit Tom weitermachen. Ja, ich hatte Geschwindigkeit, Präsenz und Stärke. 2 Punkte habe ich auf Stärke verteilt und 1 auf Geschwindigkeit. 2 Punkte auf Stärke, 1 auf Geschwindigkeit. Okay, das ist gut. Und du hast auf jede Fähigkeit. Beherrschung, ist das dabei 1 Punkt oder 2 Punkte? Mit Beherrschung kannst du, glaube ich, einen einfachen Befehl erstmal erteilen. Die erste Stufe von Präsenz gibt dir eine faszinierende Ausstrahlung. Faszinierend. Und dadurch werden halt andere gegen dir gegenüber eher positiv eingestellt und sind eher geneigt, deine Meinung zu unterstützen. Ja. Das soll ich so nehmen. Und Beherrschung? Beherrschung auf der ersten Stufe kannst du anderen einen Befehl erteilen, jemand anderen ein Kommando geben, der dann sofort Befehl befolgen muss. Ich glaube, bei dir wäre überall ein Punkt sinnvoll. Ja, allerdings auch alles sinnvoll. Allerdings ist halt eingeschränkt. Das Kommando darf nur aus 2 Worten bestehen. Und es darf auch, es muss unbedingt unmissverständlich sein. Also zwei Worte, hol Bier. Zum Beispiel. Ja, du kannst auch zum Beispiel die Kommandowörter in einem Satz unterbringen, wenn du sie besonders betont. Man kann auch eine Geste noch dazu nehmen, um sie besonders zu betonen. Zum Beispiel denen eine bestimmte Richtung vorgeben oder so. Ne, ich hab schon. Verteilt 2 bei Seelenstärke. Ne, 2 bei Beherrschung, 0 bei Präsenz und 1 bei Seelenstärke. Und das Opfer merkt halt auch nicht, dass es beeinflusst würde. Gut, weiter, ne? Wir kommen ja zu den Hintergründen. Da können wir gleich 5 Punkte drauf verteilen. Ich stelle jetzt erstmal allgemein die Hintergründe vor. Wo trage ich die ein? Damit ihr ein bisschen Übersicht habt. Da müsste es eigentlich eine Spalte Hintergründe geben. Auf dem Zettel oder auf dem Zettel? What? Hintergrund. Ja. Ja, genau. Ach, so. Also zum einen wäre da der Einfluss zu nennen. Einfluss bezeichnet allgemein die Fähigkeit eures Vampirs, die Welt der Sterblichen zu kontrollieren. Zum Beispiel mit einem Punkt ist er ein Faktor in der Lokalpolitik. Soll das jeder aufschreiben? Ne, ich stelle die erstmal vor. Ich glaube, Steffen ist schon zu weit. Ne, ich schreibe nur gerade meine Größe dahin. Ach so, okay. Kannst du. Ne? Süße 1,60. 1,72. Oh, nicht sportlich. Ja, und halt so mehr Punkte du den Einfluss hast und so mehr kannst du wirklich Einfluss auf die Gesellschaft nehmen. Was verschiedene Vorteile dann natürlich hat. Dann Gefolgsleute bezeichnet die Anzahl von loyalen Dienern, die dein Vampir zur Verfügung hat. Das sind oft Ghule. Das sind Menschen oder Tiere, die der Vampir Blut verfüttert hat, sodass sie von ihm abhängig geworden sind. Also quasi, die haben dann auch zum bestimmten Grad Vampirfähigkeiten und unendliches Leben, aber sie müssen immer von dem Vampir Blut bekommen und so, und so quasi seine Sklaven tatsächlich. Ja, aber es muss nicht unbedingt ein Ghoul sein, so wie ich das verstehe, sondern vielleicht irgendwie in deinem Fall irgendwie eine Rezeptionistin oder so, die halt für dich arbeitet oder so. Oder ein Manager wäre vielleicht ganz nützlich. Dann in der ersten Runde gutst du ihn dann sofort und dann kannst du weiterhin in deinem Unleben halt Kontrolle über deine Firma ausüben. Generation, das ist eben halt genau der Punkt. So mehr Punkte du in Generation verteilst, umso älter zu so einer älteren Vampir-Generation gehört dein Vampir halt. Und dadurch hast du einen höheren Blutvorrat und kannst womöglich pro Runde mehr Blutpunkte dann nachher ausgeben, um deine Vampirfähigkeiten einzusetzen. Dann die Herde. Die Herde ist die Anzahl von Menschen, von denen dein Vampir gefahrlos trinken kann. Es können irgendwelche Groupies sein, wenn ein Vampir irgendwie ein Musiker oder so war. Es können Menschen sein, die schon so oft von Beherrschung oder so halt manipuliert wurden, dass sie schon keinen eigenen Willen mehr haben. Es kann irgendwie eine Sekte sein. Auf jeden Fall Menschen, die dein Vampir halt gefahrlos besuchen kann, weil er mehr Blut braucht, wenn er wieder trinken muss. Ja. Kontakte. Kontakte bezeichnet, ja, genau was der Name halt aussagt. Irgendwelche Leute, die deinen Vampir kennen, die ihm Informationen beschaffen, mit denen du eventuell irgendwie an Autos oder Waffen kommst. Kann alles Mögliche sein. Mentor ist ein anderer Vampir, der deinen Vampir unter die Fittiche genommen hat. Dadurch kannst du halt den auch um Gefallen bitten, die er dann womöglich ausfüllt, und da so als Jungvampir, weil eure Vampire sind höchstens 25 Jahre schon untot, ist das ziemlich nützlich halt, weil umso älter der Vampir ist, umso mächtiger ist er und umso bessere Connections hat. Genau, ich brauche es bei dir, Gummi. Meiner wäre jetzt schon 52 gewesen. Dann Ressourcen. Ressourcen ist halt das Vermögen eures Vampirs. Auch vor allen Dingen wichtig für deinen Ventrum. Der Ruhm. Der Ruhm ist die Berühmtheit deines Charakters, was so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert ist, weil halt die Vampire müssen halt mehr oder weniger unerkannt leben, und so berühmter dein Vampir in der Welt der Sterblichen ist, umso leichter fällt halt auf, weil er irgendwie in der Gesellschaft was Auffälliges macht. Und da kann er natürlich auch von Journalisten verfolgt werden und so weiter, wenn er gerade auf einmal plötzlich von der Öffentlichkeit verschwunden ist, was dann die Maskerade gefährden kann. Allerdings hast du durch Ruhm natürlich wieder ganz andere Connections, kannst vielleicht in bessere Nachtclubs oder so. Kann auch durchaus seine Vorteile haben. Status ist erstmal irrelevant, weil Status bezeichnet deinen Rang innerhalb der Camarilla und also dieser Vampirgesellschaft. Und am Anfang bist du halt ein junger Vampir und kannst noch nicht wirklich viel Status angesammelt haben. Dazu ist das Spiel ja eigentlich gerade erst da. Dann Verbündete. Verbündete sind halt meistens Sterbliche, die auch noch irgendwie deinem Vampir helfen können, aber sie sind halt nicht so zuverlässig wie Gefolgsleute. Gefolgsleute sind wirklich Leute, die dir unterstehen, und Verbündete ist zum Beispiel auch noch irgendwie ein Kontakt beim FBI oder so, den du noch aus deinem alten Leben kennst. Ja, Steffen? Mein Charakter darf nicht länger als 25 Jahre ein Vampir sein. Ja, okay. Jo, und damit sind wir dann auch durch bei dem Hintergrund. Jetzt könnt ihr... In welchem Jahr sind wir denn dann? Das müssen wir 2015 jetzt. Wir sind im Jetzt. Ach so, okay. Im Jetzt. Dieses außer jemand von euch will eine andere Jahreszahl. Nee. Nein, jetzt die Jahreszahl ist ja nichts zur Sache. Wir könnten zum Beispiel auch 2012 nehmen, dann könnte man so ein bisschen Endzeit-Panik und so mit ins Spiel einbringen. Das ist ein Thema, das ich noch gar nicht so angesprochen habe. Aber wir bleiben jetzt im Jetzt. Ich würde sagen, weil es macht ja keinen Unterschied. Ich bin für 2000. Da wollte ich es nicht ändern. Ja, wir machen das 2001 und dann kurz nach dem 11. September. Ja. Wo so alle so auf Terror und also alle ganz ängstlich sind oder so. Das fände ich vielleicht ganz lustig. Das wäre auch interessant. Ja, mit dem 2001. Wow. Es ist nämlich auch tatsächlich das Jahr, aus dem dieses Buch stammt. Und ich hätte es gewusst. Also wir spielen jetzt im Jahr 2001. Wenn ihr alle damit einverstanden sind. Ist dann das wahre Alter vom Geburtsdatum zum Todestag oder jetzt vom Geburtsdatum bis 2001? Ein wahres Alter ist das vom Geburtsdatum bis aktuell. Okay. Ja. Würde ich schon sagen. Das passt mir sogar noch ein bisschen besser. Das sollte ich mir schon mal notieren, weil das wird bei einem Chronikenschreiben sehr wichtig. Wenn es jetzt 2001 ist. Gut, dann können wir jetzt vielleicht anfangen, unsere Hintergründe auszuwählen. Da habt ihr 5 Punkte zur Verfügung. Ist klar, dass ihr nicht mehr Hintergründe auswählen könnt, als ihr Punkte habt. Habt ihr behalten, was das alles ungefähr war? Nein, keiner hat zugehört, weil jeder seinen Charakter gebaut hat. Das ist ziemlich scheiße. Ja, das sind so viele Hintergründe. Ja. Eben. Hast du, weil hier keine aufgelistet sind, das ist ja der Scheiß. Wenn hier wenigstens welche stehen könnte, dann könnte man sich nochmal überlegen. Oder man geht wieder mit dem Buch rum. Wir gehen mit dem Buch rum. Oder du sagst da einfach nur, wir schreiben da auch. Oder ist das wieder für jeden? Sag doch mal den ersten und dann kann man... Ja, wieso? Wir können auch beim ersten entscheiden, ob es das gefällt. Also wir haben Hintergrundsprachen. 10 Spalten sind das. Geistesstörung. Ja, es geht jetzt nur um die Hintergründe. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Was denn jetzt? Geistesstörung hast du noch nicht. Noch nicht. Sie nicht. Kannst du dazu kommen? Sie nicht. Gut, dann fangen wir mal bei den Hintergründen an. Das erste ist Einfluss. Ja, Einfluss wäre sehr relevant für ihn. Also ich würde tatsächlich sagen, er sollte das wirklich nehmen. Ja, können wir alle nehmen oder wie viele können wir maximal nehmen? Ich hab wirklich nicht zugehört. Wie viele Punkte? 5 maximal. Also wenn... 5 Punkte verteilen oder... Nein, 5 Punkte maximal. Erstmal schreibst du dir nur Einfluss auf, am besten, weil du das auf jeden Fall haben willst. Und wie viele Punkte du dann nachher darauf verteilst, entscheiden wir danach. Okay. So können wir das nicht durcheinander bringen. Und jetzt müssen wir gucken, Einfluss, du bist ein Straßenkind, er ist ein Ex-Soldat. Wie viele Punkte von denen, die du aufgezählt hast, darf ich maximal haben? Maximal 5 Punkte darfst du drauf auf die verschiedenen Sachen verteilen. Das habe ich nicht gefragt. Ich habe gefragt, wie viele von den Punkten, die du gerade aufgezählt hast, darf ich maximal besitzen? So viele, wie du Punkte hast. Ist ja logisch, ne? Nee. Du kannst höchstens, natürlich... Ich kann 5 Eigenschaften haben und dann jeweils 1 Punkt darauf verteilen. Ja. Okay, das wollte ich nur wissen. Aber natürlich als Straßenkind oder als Ex-Soldat, wie sollt ihr da Einfluss irgendwie in der Gesellschaft haben? Ist natürlich die Frage. Falls euch irgendwas Gutes einfällt, ich bin offen dafür, aber ich glaube, spieltechnisch, storymäßig macht das eher weniger Sinn. Ja gut, aber wenn ich auf der Straße gelebt habe, dann habe ich unter Umständen ja die Connections auf der Straße. Aber den habe ich nicht, weil ich habe mir meinen Charakter jetzt gebaut und hatte ihn nicht. Gut. Ja, Einfluss wäre dann auch wirklich direkten Einfluss, nicht irgendwie durch Kontakt. Okay, dann der nächste Punkt. Gefolgsleute. Ja. Auch eher wieder was für ihn. Gefolgsleute. Danach? Generation. Also, ist die Frage. Kann man natürlich nehmen. Muss man aber nicht. Wirklich Sinn macht das, glaube ich, erst bei der 9. Generation, weil da kann man 2 Blutpunkte pro Runde einlösen. Nächster Punkt. Müssen man dann aber auch tatsächlich schon 4 Punkte drauf verteilen, also das ist ziemlich viel. Dann machen wir die nächsten. Ja. Herde. Was heißt Herde? Herde war die Gruppe von Sterblichen, die euer Vampir angesammelt hat, um von denen gefahrlos zu trinken. Ich weiß nicht, so unbedingt als Neuvampir hat man es nicht gerade unbedingt. Könnte er vielleicht haben. Gut, nächster. Kontakte. Kontakte sind. Kontakte halt, kann ich auch haben. Ja, ich auch. Auf jeden Fall. Ich auch. Schreibt er sich auch auf. Gut. Gut, Mentor. Dann habt ihr halt nochmal einen Vampir, der euch ein bisschen unter die Fittiche nimmt. Hab ich auch. Ja, Mentor. Möchte jemand von euch noch den Vorteil? Bin ich mir noch nicht sicher. Ich schreibe es mir schon mal auf. Okay. Ressourcen ganz wichtig für dich. Halt das Vermögen deines Charakters. Für mich? Du bist blank. Ich meine als Nils. Dann sag das doch dazu. Ja, dass du auch ihn gezeigt hast, hat keiner gesehen. Ganz wichtig für unseren Geschäftsmann. Ja, du könntest theoretisch ein bisschen Geld haben. Also Gangrel tragen auch nicht unbedingt Geld mit sich rum. Ja, die nicht. So die typischen Gangrel zumindest nicht. Die liegt von der Hand in den Mund. Ja. Du könntest auch noch ein bisschen Geld haben. Bei einem Punkt sind das kleine Ersparnisse. Das wären dann circa 2000 D-Mark, 1800 D-Mark. In New York? Oder Dollar. Hier steht tatsächlich noch D-Mark, weil ich ganz lustig finde. Möchte ich nicht. Mach mal. Warte, gibt's noch? Überhaupt gar kein Geld. Ich hab keine. Ich bin. Alles, Ex-Soldat. Alles, das ist alles verbumst. Dann ist die entweder mittlerweile verloren oder du lebst wirklich auf der Straße. Ja, dann geht's, mach ich bei Ressourcen einen Punkt, ey. Kannst du. Dann hast du vielleicht irgendwo ein Zimmer, ein Motorrad höchstens. Gut. Okay. Ruhm. Das ist halt der Bekanntheitsgrad in der Welt der Sterblichen. Nils, du hast nur 5 Punkte, ne? Schreib dir nicht zu viel auf. Ich darf jetzt echt nur maximal 5. Ja, ja. Kannst dir aber natürlich nachher wieder mit den freien Zusatzpunkten zusätzliche Hintergründe kaufen. Freie Zusatzpunkte habe ich nochmal schon mal vorher. Nee, kurz. Ja, und nach oben haben wir noch Status. Das können wir eigentlich vergessen. Noch was? Verbündete. Das sind halt Leute, die du irgendwoher kennst. Was ist denn der Unterschied zwischen Verbündete und Kontakt? Ja, Kontakte sind, also würde ich jetzt mal so interpretieren, dass das jemand ist, den du kennst, wo du vielleicht ein paar Informationen herbekommst. Und Verbündete sind Leute, die dir tatsächlich physisch Unterstützung geben. Die sie verfolgen. Ja, bitte. Ja, das ist auch eben gesagt. Kontakte. Gut. Und Tugend? Tugend ist der nächste Punkt. Also jetzt müssen wir erstmal noch entscheiden, wie viele Punkte wir jetzt auf den Hintergrund verteilen. 5, ja. Aber wie aufgeteilt? 5. Was hast du denn jetzt alles? Ich habe Kontakte. Ach, ich? Ja. Ja, wir fangen mit Steffen. Gut. Kontakte habe ich, Mentor und Verbündete. Ich würde sagen, Kontakte sind wichtig. Ja. Kriegst du 2. Verbündete sind auch wichtig. Kriegst du auch 2. Und Mentor hat so einen Punkt. Was immer das heißen mag. Das heißt, du hast einen Vampir als Mentor, der wenig Einfluss hat. Aber schon ein bisschen älter ist tatsächlich. Das passt auch gut. Und Kontakte 2 heißt, ich kenne mehr als 3 Leute oder was? Kontakte 2 heißt dann, du hast tatsächlich 2 Kontakte. Moment. Ja, 2 wertvolle Kontakte. Und Verbündete auch, da die 2 Verbündete. Ich habe 3 Kontakte, ein Mentor-Punkt und einen Ressourcenpunkt. Gut, dann müssen wir nachher auch nochmal ungefähr klären, was für Personen das sind. Aber dazu kommen wir am Ende. Gut, Nils. Wie sieht's bei dir aus? Ja, du hast sehr viel ausgewählt. Ne, ich habe jetzt ein bisschen was wegradiert. Gibt's denn noch mehr Hintergründe? Na, das sind alle die. Fangen wir doch mal bei Ressourcen an. So als Ressourcen habe ich 2. Lebst du in der Mittelklasse? Dann habe ich 3. Ja. So. Einfluss 1 und Kontakte 1. Okay, das klingt doch schon mal gut. Ja. Jo, jetzt kommen wir zu den Tugenden. Die Tugenden beschreiben so die seelische Festigkeit eures Charakters, der halt wichtig ist im Kampf gegen den Blutdurst und gegen das Tier in euch. Da könnt ihr euch schon mal 2 Sachen durchstreichen, weil die sind nur in einer anderen Kampagne relevant. Einen Moment, wie heißen die Begriffe nochmal genau? Überzeugung und Instinkt könnt ihr einfach durchstreichen. Wir spielen eine Camarilla-Kampagne, da ist Gewissen und Selbstbeherrschung wichtig. Ich bin überzeugt, dass ich Instinkt habe. beherrscht sich man selbst. Das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Mut zur Lücke. Gut, als allererstes müsst ihr jetzt entscheiden, wie ihr 7 Punkte auf Gewissen, Selbstbeherrschung und Mut verteilen wollt. Ein Punkt haben wir jeweils schon, ne? Ja, und das entscheidet halt auch sehr, was für eine Form von Person eure Charaktere dann tatsächlich sind. Gib mir das Radiergummi, ich krieg gar kein Gewissen. Ich war gerade auch am Überlegen, mache ich beim Gewissen einen Punkt und dann lasse ich es da. Einen hast du, den kriegst du ja, der ist ja fest, aber nein, geht doch nicht. Also wenn du auf der Straße lebst, dann hast du dein Gewissen verloren irgendwann. Selbstbeherrschung muss sie können, die ist jetzt Selbstbeherrschung gelernt. Okay. Macht es Sinn, da 4 Punkte irgendwo einzutragen? Ja, ich hab, man muss alle Punkte zwingend verteilen, hast du gesagt, ne? Ja, komm, gib mir ein Gewissen. Ein bisschen Gewissen solltet ihr vielleicht tatsächlich haben. Also sie ist sehr selbstbeherrscht und sehr mutig. Es bringt das Gewissen. Ja, ist halt auch wichtig, wenn euer Vampir gewisse Verbrechen in dem Spiel beginnt, kann er einen Gewissenswurf machen, der dann ihn davon abhält, dass er Menschlichkeit verliert. Und so mehr Menschlichkeit er verliert, umso leichter kann er dann tatsächlich später im Blutrausch tragen. Steffen ist ein Tiger. Ich bin sowieso eher tierisch angelegt und sie ist auch sehr wild und ja. und sehr exzentrisch. Dementsprechend passt das mit dem niedrigen Gewissen. Ja. Dann noch wunderbar. Dann sag mal, was du für Punkte hast. Gewissen, wie gesagt, habe ich den einen Punkt gelassen, der noch da ist. Selbstbeherrschung habe ich vollen 5 Punkte. Mut 4. Und das ist natürlich auch Eigenschaften, die man sich auf der Straße aneignet. Einmal noch das Radiergummi. Können wir nochmal kurz sehen? Steffen, du musst es mir schon ein bisschen länger vor die Nase halten. Gewissen, ein Punkt. Ja, die muss ich halt durchsetzen, die ist gewissenslos. Das ist schon ziemlich hart. Ja, und ich bin eine krasse Bitch. ja. Wie sieht es bei dir aus? Torben. Bei meinem Soldaten, der hat 2 Gewissenspunkte. Okay. Selbstbeherrschung hatte 4. Und mutete auch 4. Gut. Und bei dir, Nils? Moment. Ich bin am Überlegen, ob ich noch ein bisschen Gewissen kriege. Gewissen wird überbewertet. Na. Ja, stimmt. Also ich habe Gewissen 2, Selbstbeherrschung 3 und Mut 5. Okay, das ist schon sehr krass. Ich wollte was anderes haben als die anderen. Jetzt legen wir eure Menschlichkeit fest. Die Menschlichkeit auf euren Charakterbogen wird definiert durch Gewissen plus Selbstbeherrschung. Die beiden, die kriegen dann einfach addieren, dann wisst ihr euren Menschlichkeitswert. Oder den Kindergarten war aus, man kriegt mich noch hin. So. Wie viele Punkte hast du da, Steffen? Ja, 6. Nein, Gewissen und 5 Selbstbeherrschung. Okay, dann bist du noch relativ normal, aber schon ein bisschen ruchloser als der Durchschnittsmensch. Mit 5 bist du eigentlich schon ein ziemliches Arschloch. Er ist Unternehmer. Also ein typischer Bauer. Ja, ja. Du sollst es leicht erwägen, später nochmal einen Punkt Menschlichkeit zu erwerben, durch die freien Zusatzpunkte. Ja, könnte ich machen. Und Torben? Ich habe auch 6. Ja, gut. Ist alle ziemlich unmenschlich. 6 kann man nichts gegen sagen. Bloß ihr solltet halt wirklich aufpassen, dass eure Menschlichkeit nicht ganz weggeht, weil dann habt ihr das Spiel verloren, in Anführungsstrichen, weil dann verfällt ihr den Tier, ihr werdet eine rasende Bestie, die die anderen Vampire vernichten müssen, bevor sie die Maskerade so beschädigt, dass die Menschen verstehen, dass übernatürliche Kreaturen unter ihnen leben. Ich bin der Daywalker. Gut, dann kommen wir zur Willenskraft. Die Willenskraft entspricht eurem Mutwert. Das sind jetzt Kästchen und Köttchen. Wie mache ich das jetzt? Also Kästchen und Kringel. Die Kringel geben vor, wie viele Punkte ihr insgesamt habt und die Kästchen, wie viele Punkte ihr ausgegeben habt. Also die Kringel erstmal ausmalen, würde ich sagen. Jetzt dürft ihr tatsächlich einmal würfeln. Juhu, mit welchem Würfel? Ich würde sagen, mit einem 10-seitigen, weil das bestimmt euren Mutvorrat am Anfang des Spiels. Mutvorrat? Ich würfel mal, ich bin Steffen, hallo. Jo. Achso, einfach nur würfeln jetzt. Wenn ich jetzt eine 1 würfel, raste ich aus. Das ist eine 7. Immerhin. Was mache ich jetzt 7 Kästchen aus? Ja, wird das da dargestellt? Das sind, ja, einfach 7 Kästchen auswählen. Und jetzt ist Torben dran. 4. Fuck! Wieder nur 4. Und jetzt Nils. 5. Ja, immerhin. Oh, nicht schlecht, ne? Du hast eine 4, ne, Torben? Und solltest du vielleicht tatsächlich am Anfang Blut trinken, wenn das Spiel beginnt. Jetzt kommen wir zu den freien Zusatzpunkten. 15 an der Zahl, die ihr jetzt beliebig verteilen könnt. Allerdings sind die Fähigkeiten jetzt teurer. Und da gibt es diese tolle Tabelle. Hier, da, die habe ich markiert. So, das heißt, ich mache jetzt mal eben die Aufnahme aus. Mhm. Wir gehen das durch und dann lesen wir hinterher einfach vor, was wir geändert haben. Ja. Ich habe mir was dazu gegeben bei Einschüchtern, einen Punkt, das macht dann 2. Dann habe ich mir was bei Vortrag dazu getan, bei den Fertigkeiten, damit ich noch ein bisschen besser reden kann. Ich habe mir eine Disziplin dazu gemacht, nämlich Gestaltwandel, damit ich irgendwie noch ein bisschen besser können als vorher. Dann habe ich tatsächlich noch einen Punkt bei den Tugenden. Beim Gewissen habe ich noch einen Punkt dazu getan. Sehr gut, Steffen. Danke. Hab mir dann noch einen Verbündeten dazu getan. Und einen Punkt bei der Menschlichkeit. Da habe ich jetzt 7 Punkte. Ja gut, Tom, was hast du gemacht? Ich habe meine Widerstandsfähigkeit von meinen Attributen um 1 erhöht. Somit bin ich bei 4. Ah, dann kannst du auch nochmal eine Spezialfähigkeit erstellen. Genau, machen wir gleich, würde ich sagen. Bei den Fähigkeiten habe ich bei meinen Talenten habe ich noch einen Punkt bei Ausweichen. Somit habe ich 3. Einschüchtern habe ich noch einen Punkt, dann bin ich bei 2. Handgemenge habe ich noch einen Punkt, dann bin ich da bei 3. Dann bin ich zu meinen Eigenschaften gegangen und habe bei den Tugenden, bei Selbstbeherrschung mir noch den letzten 5. Punkt gegeben. Und eine Willenskraft habe ich mir noch gegeben. Steigt ja auch deine Menschlichkeit. Automatisch? Ja, die ergibt sich ja aus Selbstbeherrschung und Gewissen. Müsstest du bei 7 sein, ne? Yep. Ah, gut. Ja, aber ich hab doch mir selber jetzt noch einen Punkt, da habe ich jetzt 7 Punkte. Aus Gewissen und Selbstbeherrschung. Ja, genau, und ich habe mir noch einen Punkt gegeben. Dann muss das auch nochmal eins hören. Okay. Bei Widerstandsfähigkeit, was kriege ich jetzt noch für eine Extrafähigkeit? Oder sollen wir die erst nachdem jetzt. Meinst du jetzt Seelenstärke oder Widerstandsfähigkeit? Nein, bei meinen Attributen, bei Widerstandsfähigkeit habe ich ja jetzt 4 Punkte. Ja, das ist relevant für den Wurf, wenn du Schaden kriegst. Also dann kannst du Krieg Schaden. Ich doch wie bei Körperkraft eine Extrafähigkeit, wie Faustschlag. Ja, genau, das wollten wir noch klären. Schwebt dir was Besonderes vor? Widerstandsfähigkeit. Hier steht unermüdlich, entschlossen, hart, resolut. Was ja nichtssagend ist, mal wieder. Denk dir irgendwas aus. Was kann dein Charakter besonders gut aushalten? Volksmusik. Verbrennung. Vielleicht, dann ist er vielleicht besonders resistent gegen die Sonne oder sonst irgendwas. Kugeln, dass er irgendwie schon mal getroffen wurde. Wie nennt man das? Schnitte oder so. Dass er irgendwie Schnittwunden besonders gut aushalten kann. Ja, gegen Schnittwunden als Ex-Soldat wurde ich schon oft geschnitten. Okay, so ein richtig harter Kerl ist das. Get to the chopper! Ja, bei meinen Fähigkeiten habe ich erhöht Sportlichkeit, glaub Aufmerksamkeit, dann noch bei den Hintergründen Einfluss habe ich 2 erhöht, Kontakte 1, dann habe ich meine Willenskraft noch 3 erhöht und meine Menschlichkeit 1. Bei 6 Menschlichkeit. Ja, genau. Damit haben wir die Charaktererschaffung im Groben abgeschlossen. Ich habe noch eine Frage. Initiative ist noch nicht. Ja, Initiative kommt nur zum Spiel, kommt nur zu tragen, wenn der erste Kampf anbricht. Das muss man aber jetzt noch gar nicht, weil das noch so ein leeres Feld hier auf meinem Zettelchen. Nee, das braucht man jetzt noch nicht. Okay. Nils ist müde. Ja. So, jetzt haben wir die Punkte verteilt auf deinen Charakterbogen. Jetzt müssen wir uns überlegen, was tatsächlich diese Werte bedeuten. Was also, wir schon ein bisschen schon so vorausgemacht haben. Also ich habe ja also erzählt, was mit unserem Charakter zusammenhängt und was wir für eine Figur sind quasi. Ja, genau. Und auch ein bisschen die Hintergrunddetails beleuchten und die Herkunft der Kontakte und so weiter. Also jetzt mache ich mir am besten selber nochmal Notizen, weil ich das nachher auch brauche zum Ausarbeiten. Das geht jetzt um unsere eigene selbst ausgedachte Hintergrundstory, die sich daraus entwickelt hat, ja, praktisch. Ja. Gut, dann ich habe auch meine Beschreibung hier schon ausgefüllt. Deswegen kann ich das. Soll ich einfach mal anfangen vorzulesen? Mach schneller, ich bin schon 30, beeil dich. Geboren bin ich am 9.05.79. Moment, warte, Felicia Lopez, schreibe ich jetzt mal. Danke. Genau, mein Name ist Felicia Lopez. De la Cruz. Villa Lobo. Geboren am 9.05.79. 79, okay. Mein Todestag hatte ich irgendwann im Jahr 1996, das habe ich jetzt noch nicht. Das ist auch nicht so wichtig, glaube ich. Doch, durchaus. Du musst ja die Szenerie beschreiben nachher im Präludium, wie so einer zum Vampir wird. Ja, dann bin ich. Wann ist Valentinstag? 14. Februar? Mhm. Am 14. Februar 96 haben wir am Valentinstag gebissen worden. Das ist romantisch. Mir ging es so eigentlich mehr um die Jahreszahl. Ab 96! Ja, eben. Ja, so. Ja, und dann meinst du, es wäre nicht wichtig. Das Datum, genaue Datum. Maximilian. Okay. So, 14.02.96 am Valentinstag. Mein wahres Alter ist 22 demnach, weil ich bin 79 geboren. Mhm. Aber da ich eben schon in sehr frühem Alter eben schon mit 17, 18 gebissen worden bin, sehe ich eben auch aus wie eine 17, 18-Jährige. Bin ein Mädchen. Hallo, ich bin ein kleines Mädchen. Ich bin brünett, habe grüne Augen, bin 1,72 groß, wiege 62 Kilo und bin ein Latina. Okay. Oh. Die Kontakte, ne? Genau, also sie kommt, ist im Prinzip Straßenkind, hat jetzt die letzten 5 Jahre, seitdem sie gebissen wurde, ist sie von zu Hause ausgerissen, weil sie damit nicht klarkam. Natürlich. Moment, ist sie gebissen worden, nachdem sie ausgerissen ist oder zuvor schon? Nein, sie ist gebissen worden, auf einem Date am 14.02. und hat sich dann verändert und ihre Eltern haben dann mehr oder weniger diese Veränderung gemerkt, hat sich in ihrem Zimmer eingeschlossen und ist dann aus der Situation geflüchtet, weil sie die körperlichen Veränderungen natürlich gemerkt hat. Ja. Diese Empfindlichkeit gegen Sonnenlicht und dieser Blutdurst und sowas. Und dann hat sie also ihr lateinamerikanisches Temperament dazu getrieben, das Elternhaus zu verlassen. Und dann lebt jetzt seit 5 Jahren auf der Straße, eben seitdem sie gebissen wurde, circa 5 Jahre, hat einen älteren Vampir kennengelernt, so einen etwas gebrechlicheren Vampir, der auch erst im sehr späten Alter gebissen worden ist. So Mr. Miyagi-Style. Musste aber nicht auftragen und polieren musste sie nicht machen. hat auf der Straße aber ein paar Kontakte, darunter ist, weiß ich nicht, ein Penner. Okay. Kennst du ihn noch aus ihrem vorigen Leben? Nein, die Leute, die sie jetzt aktuell, die Kontakte, die sie aktuell hat, sind alle aus ihrem jetzigen Leben. Und also inzwischen hat sie auch 3 Verbündete. Das ist zum Teil. Der Penner war ein Kontakt. Der Penner war ein Kontakt. Okay. Das ist auch wichtig. Ja, ja. Das macht keinen Unterschied. Kontakt und 3 Verbündete. Genau, und der Mentor ist eben so ein alter gebrechlicher Opa. Ja, da mache ich schon was raus. Mr. Miyagi-Style. Ich bin jetzt. Mein Mentor ist, wie gesagt, da heißt auch Mr. Miyagi-Thema durch. Den gefallen tue ich dir nicht. Doch, das machst du jedes Mal. Genau. Der Kontakt ist der namenlose Penner. Aha. Der hat seinen Namen auch selber vergessen, der weiß den Namen nicht mehr. Dann die Nonne, Schwester Maria, die Felicia immer wieder so ein bisschen zurückbringen möchte. Die realisiert auch gar nicht, dass sie ein Vampir ist. Die ist auch ein bisschen durcheinander. Und die wird von Felicia immer La Penguena Loca genannt. der verrückte Pinguin. Das habe ich aus dem Film geklaut. Das kommt von Cop Out. Da gibt es eben auch eine Nonne und die wird eben auch La Penguena Loca genannt. Von Kevin Smith, der Film, genau. Okay. Ihre Verbündeten sind ihre beste Freundin Susie Thompson. Ich wollte sie nicht Susie Tompkins nennen. Das ja, die kommt ja von DC. Den Drogendealer Hank Smith. Genau, und die Prostituierte Chantal Firecat, falls sie mal jemanden zum Beißen braucht. Also Chantal hat immer irgendwelche Freier. Das könnte man mit seinem Kontakt so ein bisschen verbinden, wenn er seine Story hinterher ist. Ja, zum Beispiel. Okay. Und sie spricht halt neben Englisch auch noch Spanisch, weil sie halt eben lateinamerikanische Wurzeln hat. Ja, ich mach wohl. Okay. Ich bin ja Ex-Soldat, Ray Smith nenne ich mich. Ist mein Name. Ich bin am 12.09.1968 geboren. Einen Moment, 12.09.1968. Mhm. Bin somit 33 Jahre alt. Scheinbar bin ich aussehen, tue ich, als wenn ich 38 wäre. Bin natürlich männlich. Mein Todestag ist 1998. Moment, du siehst aus wie 38? Ja. 1998 bin ich gestorben am 1.7.1998. Knappe 3 Jahre schon Vampir. Genau, Haarfarbe ist braun, Augenfarbe ist braun. Und ich bin leicht gebräunt. 1,88 Meter groß, 85 Kilo schwer. Und Nationalität Amerikaner. Ich habe auch noch 3 Kontakte. Die wären da. Einer ist beim Militär. Noch näher drauf eingehen oder reicht das? Seine der Führer beim Militär. Ich glaube, das reicht erstmal. Militärführer. Zweifelshalber arbeite ich das später selber raus. Beim Militär ist einer, okay. Einer ist in die Schusswaffenproduktion eingestiegen als Schichtleiter. Den letzten Kontakt kommt gleich nochmal. Also Mentor und Ressourcen, also Verbündete hatte ich nicht. Ja, okay. Einen Mentor hattest du noch, sagtest du? Achso, ja. Ist ja noch entscheidend. Mhm. Schon irgendwas, was wir vorspielen? Einer meiner damaligen Soldatenkumpels. Oder wie muss ich Mentor jetzt genau definieren? Er ist tatsächlich ein Vampir. In der Vampirgesellschaft. Und auch tatsächlich schon einer, der ein bisschen älter ist. Also ein Punkt wäre dann mindestens 100 Jahre. Oder ungefähr 100 Jahre. Muss der so lange ein Vampir sein? Ja. Okay. Tatsächlich. Also schon jemand, der ein bisschen mehr Status hat dann. Ja. Ich habe einen Mentor mit einem Punkt. Okay. Gut. Arbeite ich dann auch. Sonst. Gut. Genau, und ich habe noch, mein dritter Kontakt war noch ein Bergführer bei mir. Ein Bergführer? Ja. Wie soll der es helfen, so? Der in der Ziel. Stadt? Ach, wenn man mal gucken. Die Treppen hoch muss oder so. Also ich habe meine Figuren auch ausgearbeitet. Abfahren. Hast du schon einen Plan im Kopf oder was? Nein. Wir müssen ja mal ein bisschen was einbicken hier. Ne? Dann kommen wir mal zu Nils. Ja, mein Name ist Matt Boom. Matt Boom. Ja, mit einem O. Oder ist mit Doppel? Das ist auch scheißegal. Mit einem O? Ja, Boom. Boom. Matt Boom. Matt Bam. Bam ist Penner, ne? Die meisten sprengen es Boom aus. Ja, ich bin Bauunternehmer. Bin am 12.06.1950 geboren, ja. Gestorben am 14.12.1980, ist mein wahres Alter 51. Das ist der Dinosaurier der Gruppe. Und mein scheinbares Alter 55. Ja, ich bin männlich, habe ein faltriges Gesicht, graue Haare, Augenfarbe blau, ja, Hautfarbe weiß, bin 1,82 groß und wiege 65 Kilo und bin Ami. Hast du noch Verbündete oder Kontakte? Ja, 2 Kontakte. Ja, musst du dann überlegen, was für Kontakte sind. Ja, einer ist ein Bauunternehmer, ein anderer. Gestorben bist du mit 30, sehe ich. 1950. Also ist mein wahres Alter 30. Nein, dein wahres Alter ist dein biologisches, also dein Geburtsalter. Aber du siehst nicht so alt aus. Das ist das scheinbare Alter, Entschuldigung. Das habe ich vorhin übersehen. Und dein wahres Alter ist halt insgesamt mit den Jahren, den Vampiren dazu gerechnet. Mhm. Und ganz wichtig ist auch, hätte ich unbedingt sagen müssen, dass ihr, nachdem ihr zum Vampir geworden werdet, nicht weiter altert. Ja, das habe ich auch genauso verstanden. Und genau deswegen habe ich das auch. Weil ehrlich gesagt, graue Haare mit 30, ansatzweise. Ich habe gar keine Haare mehr und ich bin 30. Gut. Okay. Alles möglich. Danach ist mein scheinbares Alter ja 30. Wenn ich mit 33 jetzt bin und vor 3 Jahren gestorben bin. Und ich bin 22, weil gebissen worden bin ich mit 17. Vor 5 Jahren. Genau. Gut, dann Kontakte und so. Ja, einmal Bauunternehmer und ein Hotelbesitzer. Ein anderer Bauunternehmer und ein Hotelbesitzer. Hotel? Bordell. Ach, Bordell. Okay, das ist aber schon mal ganz gut. Ja, hab ich auch gedacht. Frisch Fleisch. Wenn du Blut trinken willst, ja. So, du hatte, wir hatten deine Kontakte besprochen jetzt. Was hattest du noch? Nichts. Mehr habe ich nicht. Ressourcen hast du noch. Ja. Ganz viel Geld kann ich kaufen. Wie viel hast du? Drei insgesamt Punkte. Drei. Okay. Vier. Vier. Du hast vier Geld. Vier Ressourcen. Vier Geld. Vier Dollar. Und Einfluss hast du nicht mehr? Doch, drei. Einfluss, ja, das muss mir auch sagen. So. Ich habe drei Kinder und kein Geld. Kann ich nicht keine Kinder nur und drei Geld haben? Im weltlichen. Ja, ja, weiß ich. Ja. Als Bauunternehmer. Gut. Können wir das dann? Ist es dann jetzt soweit? Blut, Blut, Blut ist alles, was ich habe. Blut, Blut, Blut ist alles, was ich habe. Darum ist alles, was ich habe. Blut, Blut, Blut, Blut, Blut. Bluti, Bluti, Blut. Das war jetzt Herz der Würfel. Wir haben uns jetzt Vampire die Maskerade angesehen und schon mal Charakter erstellt. Nächstes Mal spielen wir das Präludium. So eine Art Prolog, wo halt wie geklärt wird, wie unsere Vampire zu Vampiren geworden sind. Und wir mehr über die Hintergrundgeschichte der einzelnen Charaktere erfahren. Na, wer hat den Stift fallen gelassen? Tom. Ciao. Ciao. Tschüss. Und Torben. Tschüss. Tschüss. Die Sendungen im Nerd-Nerd-Nerd-Podcast-Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Am leichtesten und schnellsten geht ein Klick auf die Flatter-Buttons unter den Folgen und auf den Blog selbst. Ebenso habt ihr die Möglichkeit, uns auch ohne Credits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerdnerdnerd.blogsport.eu. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Im Hintergrund. Mein Hintergrund ist blau. Blau, blau. Du, du, du, du, du, du, du, du. Ich geh mal weg, ne? Dann machen wir hier Pause. Was kommen wir zu den Hintergrund. Ich geh mal pinkeln. Meine Damen und Herren, Nils geht pinkeln.